Erster im nächsten Jahr, zur Zeit, wenn die Könige in den Krieg zogen, schickte David Job mit seinen Männern und dem ganzen Heer Israels aus. Sie verwüsteten das Land der Ammoniter und belagerten die Stadt Rabba, während David in Jerusalem blieb. Zweiter eines Abends stand David von seinem Bett auf und ging auf dem Dach seines Palastes spazieren. Von dort sah er eine Frau baden, die sehr schön war. Dritter David schickte jemanden, um nach der Frau zu fragen. Man sagte ihm, das ist Bathseba, die Tochter Eliams und die Frau von Uria, dem Hethiter. Vierter David schickte Boten, um sie zu holen. Sie kam zu ihm, und er schlief mit ihr, nachdem sie sich von ihrer rituellen Unreinheit gereinigt hatte. Danach kehrte sie nach Hause zurück. Fünfter die Frau wurde schwanger. Deshalb schickte sie David die Nachricht, ich bin schwanger. Sechster daraufhin schickte David eine Nachricht an Job, schick mir Uria, den Hethiter, hier. Job schickte Uria zu David. Siebter als Uria zu David kam, fragte David ihn, wie es Job und dem Heer gehe und wie der Krieg verlaufe. Achter dann sagte David zu Uria, geh nach Hause und wasch dir die Füße. Als Uria den Palast verließ, wurde ihm ein königliches Geschenk nachgetragen. Neunter aber Uria legte sich am Eingang des Königspalastes zu den anderen Dienern seines Herrn und ging nicht nach Hause. Zehnter als David gemeldet wurde, dass Uria nicht nach Hause gegangen war, fragte David Uria, du kommst doch von einer Reise, warum gehst du nicht nach Hause? Elfter Uria antwortete David, die Bundeslade, Israel und Juda leben in Zelten, und mein Herr Job mit seinen Männern lagert auf dem freien Feld. Sollte ich da nach Hause gehen, um zu essen, zu trinken und bei meiner Frau zu schlafen? So wahr der Herr lebt und du lebst, das werde ich nicht tun. Zwölfter da sagte David zu Uria, du kannst auch heute hier bleiben, aber morgen schicke ich dich zurück. So blieb Uria an diesem Tag in Jerusalem. Dreizehnter am nächsten Morgen lud David ihn ein, mit ihm zu essen und zu trinken, und machte ihn betrunken. Aber am Abend ging Uria wieder hinaus, um bei den Dienern seines Herrn zu schlafen, er ging immer noch nicht nach Hause. 14. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Job und schickte ihn mit Uria. 15. In den Brief schrieb er, stellt Uria dorthin, wo der Kampf am heftigsten ist, und zieht euch dann von ihm zurück, damit er getötet wird. 16. Als Job die Stadt belagerte, stellte er Uria an eine Stelle, von der er wusste, dass dort die tapfersten Kämpfer waren. 17. Als die Leute aus der Stadt einen Ausfall machten und Job angriffen, starben einige von Davids Soldaten, darunter auch Uria, der Hethiter. 18. Dann schickte Job einen Boten, um David den ganzen Verlauf des Kampfes zu melden. 19. Er gab dem Boten folgende Anweisung, wenn du dem König den ganzen Verlauf des Kampfes berichtet hast, 20. und der König dann wütend wird und dich fragt, warum seid ihr so nah an die Stadt herangerückt, um zu kämpfen? Wusstet ihr nicht, dass sie von der Mauer schießen können? 21. Wer hat Abimelech, den Sohn Jerubbaals, getötet? Hat nicht eine Frau in Tebez einen Mühlstein von der Mauer auf ihn geworfen, so dass er starb? Warum seid ihr so nah an die Mauer gegangen? Dann sollst du sagen, auch dein Diener Uria, der Hethiter, ist tot. 22. Der Bote ging, und als er ankam, berichtete er David alles, was Job ihm aufgetragen hatte, nämlich den ganzen Verlauf des Kampfes. David wurde zornig auf Job und fragte den Boten, warum seid ihr so nah an die Stadt herangerückt, um zu kämpfen? Wusstet ihr nicht, dass man euch von der Mauer herab beschießen würde? Wer hat Abimelech, den Sohn Jerubbaals, getötet? Hat nicht eine Frau in Tebez einen Mühlstein von der Mauer auf ihn geworfen, so dass er starb? Warum seid ihr so nah an die Mauer gegangen? 23. Da antwortete der Bote David, ja, die Feinde waren stärker als wir und drangen bis aufs offene Feld vor. Deshalb mussten wir bis vor das Stadttor kämpfen. 24. Aber dann schossen die Bogenschützen von der Mauer auf deine Diener, so dass etwa 18 von den Dienern des Königs starben. Auch dein Diener Uria, der Hethiter, wurde getötet. 25. Da sagte David zu dem Boten, sagt Job, lass dich davon nicht entmutigen, denn das Schwert tötet mal den einen, mal den anderen. Kämpfe tapfer gegen die Stadt und zerstöre sie. Sprich ihm so Mut zu. 26. Als Urias Frau hörte, dass ihr Mann Uria gestorben war, trauerte sie um ihn. 27. Als die Trauerzeit vorbei war, schickte David nach ihr und holte sie in seinen Palast. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel, was David getan hatte.